Yes, Freunde! Wir feiern hier bereits schon seit etlichen Stunden. Ihr draußen am Radio, ihr könnt jetzt live mit uns feiern. Bis 2 Uhr morgens. Wir feiern hier allerdings wesentlich länger. Unsere Gäste heute Abend werden sein Paul van Dyk, Pascal Fios, Mogwai, ATV, und bereits hier aufgelegt ein großes Dankeschön schon an die DJs, die hier vorher schon am Werk waren. Vielen Dank an JCA und Mike Litt. Okay, Freunde, ich würde sagen, dann wollen wir mal hier richtig feiern und gucken, ob wir den Rosenmontagsrave hier noch getoppt kriegen aus Detmold. Neben mir steht mein Partner Jasper Jones, mein Name ist Pete Blank. Wir wünschen euch viel Spaß. present returns to take off with it. Pure thrust. Rave, live aus Detmold mit Blank & Jones.

Live, Freunde! Ihr hört den 1 Live Einheitsrave live aus dem Hangar 24 in Detmold! Jones. But I know it's too late. I'm lost in a forest, all alone. The girl was never there. It's always the same. I'm running towards nothing. Again and again and again. Yeah.